Podcast. Sein Name war Carsten, er kam in meine Bar. Ich erkannte seinen Starrsinn. Irgendwie war klar, dass es schlecht für den Haussegen sein muss, ihm von jeder Marke einen auszugeben, bis er mich bespuckt. Die Leute haben geguckt, das hat ihn nicht gejuckt. Er randaliert im Sumpf, ich glaub, er hat mich nur benutzt. Ich wollte ihn höflich bitten, seinen Namen nicht in jedes Möbelstück zu ritzen. In dem Augenblick greift er mir an die. Schon hat er eine Sitz, ich seh die Augen blitzen. Er hat bei mir verschissen und da kommen die Polizisten. Ich unterschreib das Formular, auf dem steht, was passiert war. Er zetert und wird wie ein Tier in Gefangenschaft. Schon lange hat mich kein Verlierer widerlicher angemacht. Ich geb ihm eine Nacht auf dem Revier und einen Strafvertrag. Alle Bell und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom, bedienen sie die Farbung. Alle Bell und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom. Alle Bell und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom, beginnen sie die Paarung. Ich wollte ihn köhnen, dieser Köter tut alles Mögliche, um mich zu vögeln. Es fängt an zu regnen, er hat mich gesehen. Dieser Trick mit den Schuhen wird schon gut gehen. Er schleicht sich an, er schleicht sich an. Er reißt am Arm, er reißt am Arm. Ich zweifle dran, er bleibt ein Mann, dem die Reife fehlt und ein guter Kamm. Wir treiben zwar, doch peinlich kurz. Er schnarcht im Schlaf, ich such das Beite mit dem Bus. Seine Brieftasche hat er liegen lassen. In diesem Laden kann man für Schuhe einen Riesen lassen. Er hatte tief gestapelt an der Kasse entdeckt, dass seine Kreditkarte nicht gedeckt ist. Annabelle und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom, beginnen sie die Paarung. Annabelle und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom. Annabelle und Carsten geraten aneinander wie im Fahrbild, immer unter Starkstrom, beginnen sie die Paarung.